بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقمت من الله سكنادن فولن دسكنيدين الله سيجن هاين ومعتشكايت من بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir haben beim letzten Mal, liebe Geschwister, uns begonnen zu beschäftigen mit dem Thema Al-Asl und Al-Thamar. Das heißt, wir haben insbesondere in Bezug auf Grundstücke und in Bezug auf Verkauf von Grundstücken zum Beispiel, haben wir etwas, was wir Asl nennen, das heißt diejenige Sache, um der es eigentlich bei dem Vertrag geht, Verkauf eines Grundstückes, Verkauf eines Baumes und ähnliches. Aber wir haben dann manchmal auch die sogenannte Thamara, eine Frucht oder etwas Nebensächliches, etwas Sekundäres, was auch zum Ersten dazugehört, aber nicht wirklich Gegenstand des Vertrages unbedingt ist. Wie zum Beispiel haben wir gesagt, wir verkaufen ein Haus und dann ist die Frage, gehört der Teppich, der da drin ist, zum Haus dazu? Gehören die Gardinen, die da drin sind, zum Haus dazu? Gehören die Telefone, die im Haus sind, zum Haus dazu? Und so weiter und so fort. Das sind alles Punkte, die zu Uneinigkeit führen können zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. Und es ist wichtig, dass es gesetzlich geregelt ist, was wem gehört, damit man im Falle eines Streites sich darauf berufen kann. Und wir haben auch zum Beispiel gesagt, wenn jemand Bäume oder Pflanzen verkauft, dass die Frucht, wie zum Beispiel die Datteln bei einer Palme, wie das geregelt ist, in welchen Fällen sie dem Verkäufer gehört, in welchen Fällen sie dem Käufer gehören. Die nächste Frage, die sich stellt, ist in diesem Zusammenhang, wenn jemand etwas verkauft hat, wie zum Beispiel eine Pflanze, wer ist dann zum Ernten verpflichtet? Kauft jemand Früchte von Dattelpalmen, so kann dies natürlich eine große Menge sein. Uns geht es jetzt um die Idee und dann versuchen wir das natürlich auch zu verallgemeinern. Ja? Aber stellt euch mal vor, jemand kauft Dattelpalmen und die Früchte hängen ja noch jetzt an den Palmen. Und jetzt sagt, nachdem der Verkauf abgeschlossen worden ist, jemand kauft nicht die Palmen, sondern jemand kauft die Früchte an den Palmen. Und das ist die Voraussetzung, dafür haben wir gesagt, ist, dass die bereits anfangen, reif zu werden. Oder wenn sie noch nicht reif sind, dann müssen sie sofort geerntet werden. Jetzt kauft jemand die Datteln, die noch an den Palmen hängen, und dann kommt es zum Streit. Warum? Weil der Käufer sagt, ich habe die Datteln gekauft, händige sie mir aus. Ja, wie wenn du zum Beispiel heute was kaufen würdest in einem Geschäft, dann sagt, und du stehst vor der Theke, dann möchtest du sozusagen von vom Apotheker zum Beispiel, dass er dir das Medikament gibt, das du bezahlt hast. Oder du bestellst etwas, dann möchtest du, dass man dir es liefert. So argumentiert der Käufer und sagt, ich habe die Datteln gekauft, deswegen pflück sie mir und händige sie mir aus. Da geht es dann nicht nur um eine Medikamentenschachtel, sondern geht es jetzt um riesige Erträge. Ja. Der Verkäufer hingegen sagt, ich habe dir die Datteln verkauft, geh, nimm sie, ernte sie und du bist ein freier Mensch und kümmere dich selbst darum. So, wer hat in diesem Fall das Recht? Wer hat in diesem Fall Recht? Wir geben grundsätzlich in diesem Fall hier dem Verkäufer Recht. Insofern ist der Käufer verpflichtet, die Früchte selbst abzumachen, wann er möchte. Und da gibt es keinen Unterschied, ob es jetzt Früchte sind oder Erträge sind, besser gesagt, die gepflückt werden, wie zum Beispiel Gurken, oder ob sie geerntet werden oder geschert werden, spielt keine Rolle. Wir sagen, der Käufer ist dafür verantwortlich, diese von dem jeweiligen Baum oder der jeweiligen Pflanze zu entnehmen. Was ist die Aufgabe des Verkäufers, nachdem der Bay'a-Vertrag abgeschlossen worden ist? Die Aufgabe des Verkäufers ist, dass er, also sobald also ein Bauer zum Beispiel Früchte verkauft hat und diese Früchte sind logischerweise noch nicht geerntet worden, es ist seine Aufgabe mit allem, es ist seine Aufgabe alles dafür zu tun, um die Früchte zu schützen vor einem etwaigen Verfall. Ja? Und dazu gehört natürlich in erster Linie die Bewässerung, das ist dann seine Aufgabe. Und ebenso sollten zum Beispiel die Sprenkelanlagen oder Sprinkleranlagen kaputt gehen, dann ist auch seine Aufgabe, dass er diese instand hält. Ja, das sind alles Aufgaben des Verkäufers. Das ist aber, wie gesagt, es handelt sich um die Früchte, die noch nicht geerntet worden sind. Sollte er das nicht machen, dann ist er dafür verantwortlich. Er ist Damen sozusagen. Damen bedeutet, er bürgt. Ja, er ist Bürger. Und deswegen darf er es nicht auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ich habe die Früchte ja sowieso schon verkauft, deswegen ist es nicht mehr meine Aufgabe. Nein, bis zur Ernte ist es die Aufgabe des Verkäufers, sich um die entsprechenden Früchte zu kümmern. Und das Beispiel mit der Bewässerung ist ein Beispiel. Ansonsten gibt es vielleicht auch andere Aufgaben, die gemacht werden. Vielleicht muss geschert werden, vielleicht muss etwas zurechtgeschnitten werden, vielleicht Dünger ausgestreut werden, wie dem auch sei. Eine weitere Frage, die auch passieren kann, noch bevor jeder praktisch sein Recht bekommt, sind die sogenannten Naturkatastrophen. Und zwar sind damit eben Katastrophen jetzt gemeint, durch die die Ernte zerstört wird. Und im Arabischen nennen wir das Afat Samawiya. Samawiya kommt vom Himmel, Sama. Und damit sind eben sozusagen himmlische Katastrophen gemeint. Gemeint sind damit Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala für den Menschen bestimmt hat. Man nennt das auf Deutsch auch höhere Gewalt, wie zum Beispiel Stürme, Blitze. Aber auch wenn es Würmer sind oder Heuschrecken sind, die die Ernte befallen. Und siehe da, wir haben einen Hadith von Jabir ibn Abdullah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Verkauf um Jahre voraus verbot und er hat den Gegenwert für durch Unwetter zerstörte Ernte annulliert. Und das ist der entscheidende Teil. Er hat den Gegenwert für Ernte, die durch Unwetter zerstört worden ist, annulliert. Also annulliert, das heißt, er hat den Vertrag aufgehoben. Dann sagt Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, der diesen Hadith überliefert hat, unter anderem, Hadith aber auch in Sahih Muslim, er sagt, über ein Drittel ist nichts Authentisches über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden. Das ist die Ansicht der Medinenser. Was ist damit gemeint? Das heißt, ihr wisst, Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, war nicht nur ein Hadith-Gelehrter, sondern er hat auch seine Hadithe häufig kommentiert und erwähnt auch sehr oft die Ansicht von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Und er kommentiert hier auch die Ansicht der Leute aus Medina. Die Leute aus Medina, damit ist normalerweise der Madhab von Imam Malik, rahimahullah ta'ala, gemeint. Und dieser Madhab unterscheidet, ob ein Drittel, versus ob mehr oder weniger als ein Drittel der Ernte zerstört worden ist. Und zwar, wenn weniger als ein Drittel der Ernte zerstört worden ist, dann schreibt er dies dem Käufer zu. Das heißt, dann sagt er, dann ist der Käufer dafür Garant. Und wenn im anderen Fall, also wenn es mehr als ein Drittel ist, dann schreibt er das dem Verkäufer zu. Rahimahullah ta'ala. Das ist eine Ansicht unter den Ulama. Rahimahullah ta'ala. Ja, für uns gilt in Anbetracht der Tatsache, dass wir darüber also keinen eindeutigen Beleg haben, der, also wir haben, gibt zwar einen Beleg über ein Drittel, aber das ist nicht spezifisch für unsere Thematik wirklich. Wir haben aber im Gegenteil diesen Hadith von Jabir, radiallahu ta'ala anhu, und dieser Hadith stimmt auch überein mit den Usul, ja? Denn ihr stellt euch vor, grundsätzlich gilt, dass wenn ich Geld nehme als Bauer, dann muss ich dafür auch Ernte hergeben. Ja? Und wenn diese Ernte zerstört worden ist durch höhere Gewalt, dann aus welchem Grund nehme ich dann das Geld überhaupt entgegen? Okay? Und deswegen sagen wir grundsätzlich gesehen, ist der Verkäufer der Bürger der Ernte, bis er sie eben ausgehändigt hat, beziehungsweise bis die Möglichkeit bestand, dass der Käufer sie nehmen kann. Denn wenn man miteinander ausgemacht hat, dass sobald die Ernte reif ist, der Käufer sie ernten kann und pflücken kann, und der Verkäufer gibt ihm die Gelegenheit, eröffnet ihm die Tore, entfernt die Wachhunde und er sagt, bitteschön, du kannst deine Ernte pflücken, und dann nimmt er dieses Recht nicht wahr, dann ist natürlich nicht mehr die Aufgabe, dann ist der Verkäufer nicht mehr Bürger, sondern ist dann der Käufer der Damen, weil er hätte ja sie nehmen können. Ja gut, wir haben aber noch eine zweite Form von Katastrophe, die verursacht werden können. Und zwar, das erste war sozusagen durch höhere Gewalt, wie man das nennt. Und das zweite ist durch Menschenhand, die durch Menschenhand verursachten Katastrophen. Und logischerweise gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Person, die es gemacht hat, ist bekannt, oder die Person, die es gemacht hat, ist nicht bekannt. Und wenn die Person, die es gemacht hat, nicht bekannt ist, dann ist es so ähnlich wie im Falle von höherer Gewalt. Die Verantwortung auf dem Verkäufer. Und was heißt die Verantwortung auf dem Verkäufer? Das heißt, der Käufer kann sagen, ich möchte den Vertrag auflösen. Ich möchte den Vertrag auflösen, ich möchte den Vertrag nicht weiterführen, ich möchte quasi mein Geld, was ich voraus eventuell bezahlt habe, gleich sehen werden, wieder zurückhaben. Die zweite Möglichkeit ist, dass bestimmte Personen bekannt sind, das heißt, wir wissen, wer das verursacht hat, und in diesem Fall hat der Käufer die Wahl. Entweder er löst den Vertrag auf, dann bekommt er sein Geld wieder zurück, Oder der Käufer besteht auf die Vollendung des Bi'-Vertrages, und dann hat er natürlich in diesem Moment das Recht, den Verursacher zu verklagen. Ansonsten ist es dann Aufgabe des Verkäufers. Weil wir sehen also in diesen Fällen, ist es nicht die Verantwortung des Käufers, sondern es liegt in der Verantwortung des Verkäufers. Dann haben wir, liebe Geschwister, dieses Thema soweit abgeschlossen. Und wie ich schon gerade darauf hingewiesen habe, geschieht es öfter, dass jemand etwas produziert oder etwas erst spät liefern kann, aber sein Geld im Voraus haben möchte. Und das bringt uns zum Thema der sogenannten Terminkäufe. Terminkäufe auf Arabisch sind Salam oder Salaf-Verträge. Okay? Und dieses Kapitel ist eine der Verwirklichungen der Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal, die er seinen Dienern hat zuteil kommen lassen. Und es stellt sozusagen das von dem Thema Bay'a, ja, das letzte Thema da, vom Thema Bay'a an sich. Danach kommt das Thema Al-Qard, und Al-Qard ist ja nicht wirklich ein Bay'a-Vertrag. Dann kommen Sachen, die ähnlich sind wie Bay'a-Verträge, aber sind keine Bay'a-Verträge im eigentlichen Sinne mehr. Zumindest nicht nach manchen Ulama, rahimahullah ta'ala. Insofern, dieser Tauschhandel, den wir Salaf Bay' nennen, ist eine Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil grundsätzlich gilt, dass wir nichts verkaufen dürfen, was wir nicht in unserem eigenen Besitz haben. Und der Salaf Bay' bedeutet, dass man etwas verkauft, das man nicht in seinem eigenen Besitz hat. Und wir sehen schon, dass dieser Salaf eine Ausnahme darstellt. Eigentlich müsste der Salaf verboten sein. Und diese Gedankengang ist sehr wichtig, ihn zu verstehen. Das heißt, wir haben hier keine Form von Bay', die grundsätzlich erlaubt ist. Das heißt, eine Form von Bay', die mit den Grundregeln übereinstimmt, sondern wir haben eine Form von Bay' beim Salaf, die mit den Grundregeln nicht übereinstimmt, sondern gegen den Strom schwimmt. Und grundsätzlich gilt, wenn wir Ausnahmeregelungen haben, dann sind diese Ausnahmen nur so erlaubt zu praktizieren und davon zu profitieren, wie sie auch überliefert worden sind. Warum? Weil die Ausgangslage davon ist das Verbot. Ausgangslage davon ist das Verbot und nicht die Erlaubnis, wie normalerweise bei Bay'-Verträgen. Bei diesem Kapitel ist die Ausgangslage das Verbot und deswegen, um diese Sache noch ein bisschen näher zu verstehen, bei einem Tauschhandel, bei einem Bay'-Vertrag haben wir theoretisch drei verschiedene, also ganz grundsätzlich haben wir drei verschiedene Möglichkeiten, die überhaupt theoretisch denkbar sind. Ja. Entweder, also in Bezug auf die Aushändigung der Leistungen bzw. des Zaman oder Muthman. Ja. Sowohl Käufer als auch Verkäufer händigen den Betrag bzw. die Ware aus. Der eine gibt, der andere nimmt. Das ist sicherlich diejenige Form, die meistens stattfindet. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Käufer die Ware sofort bekommt, bezahlt aber später. Wie jemand, der heutzutage aus dem Internet bestellt, auf Rechnung. Und die dritte Möglichkeit ist, dass der Käufer direkt bezahlt, die Ware aber erst später bekommt. Also umgekehrte Fall des Zweiten. Okay? Und der Salaf Bay' bezieht sich genau auf diese dritte Version. Der Käufer bezahlt, erhält aber seine Ware nicht sofort, sondern erhält sie erst später. Schauen wir uns ein Beispiel dafür an. Das klassische Beispiel von damals ist natürlich der Bauer. Denn der Bauer pflanzt Sachen an. Aber bis diese Sachen Früchte tragen und sie verkauft werden können, vergehen Monate. Und diese Zeit will er überbrücken. Und deswegen macht er dem Käufer ein Angebot und sagt ihm immer zu, wenn du meine 100 Hektar im Voraus bezahlst, die Früchte, die daraus entstehen, im Voraus bezahlst, werde ich dir den Preis pro Kilo oder pro Wasq oder was auch immer für eine Einheit man verwendet, günstiger geben, als wenn du erst kaufst am Tag, an dem ich meinen Erdbeerstand aufmache und die Erdbeeren verkaufe oder was auch immer. Das heißt, es gibt ein gegenseitiges Interesse. Der eine bezahlt früh, dafür zahlt er aber wenig. Und der andere bekommt sein Geld wenig, dafür hat er es aber sicher in der Hand. Okay? So, das heißt, er sagt, ich zahle zum Beispiel 1000 Euro, dafür gibst du mir am Ende des Monats Rajab 100 Sa' Datteln zum Beispiel. Und diese Form von Salam ist erlaubt, aber unter bestimmten Bedingungen, die wir natürlich uns anschauen wollen. Erst einmal, was ist die Gesetzlichkeit dahinter? Wir brauchen einen Beweis für die Gesetzlichkeit. Warum? Auch einmal, weil grundsätzlich solche Formen von Bay' nicht erlaubt sind. Ja? Das klassische Beispiel, ich verkaufe dir meinen Fisch, der im Roten Meer schwimmt. Oder ich verkaufe dir meinen Vogel, der da oben in der Luft fliegt. Fang ihn erst ein und dann darfst du ihn verkaufen. Vorher eben nicht. Okay? So, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَيَّنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّنْ فَاكْتُبُوهُ. Übersetzt, das ist die Ayah 282, das ist die längste Ayah im Quran al-Karim. Aber nur dieser ein Teil ist uns entscheidend. Oder ihr glaubt, wenn ihr auf eine festgesetzte Frist einer vom anderen eine Geldschuld aufnehmt, dann schreibt es auf. Also das ist der sogenannte Schuldvers. Ja. So, warum ist dieser Vers ein Beweis? In zweierlei Hinsicht. Nummer eins, Salam-Verträge sind ja nichts anderes als eine Art Schulden. Der eine bekommt das Geld, der andere schuldet dem anderen dann die Ware auf eine bestimmte Zeit. Und Abdullah ibn Abbas, Habrul Ummah, das heißt der Gelehrte dieser Ummah, radiallahu ta'ala anhu wa an abih, interpretierte diese Ayah als eine Erlaubnis für den Salaf. Und er sagte, rahimahullahu ta'ala, Ashhadu anna Allah ahallah wa anzala fihi atwala ayatin fi kitabillah. Ich bezeuge, dass Allah ihn, das heißt den Salaf, erlaubt hat, er hat darüber die längste Ayah im Buche Allahs herabgesandt. Insofern ist das seine Interpretation gewesen und seine Interpretation passt. Warum? Weil die Ayah ist allgemein. Sie beinhaltet alle Arten von Schuldverträge und dieser Salam Bay' ist eine Art Schuldvertrag. Richtig? طيب. In der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam lesen wir folgendes. Ibn Abbas sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam nach Medina, als sie Datteln, sie ist gemeint die Bewohner von Medina, als sie Datteln 1, 2 oder 3 Jahre im Voraus bezahlten. 1, 2 oder 3 Jahre im Voraus bezahlten. Da sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, wer für Tamr-Datteln vorauszahlt, soll für eine bestimmte Menge in hohem Maß oder ein bestimmtes Gewicht auf eine bestimmte Frist vorauszahlen. Dieser Hadith ist einer der wichtigsten in diesem Zusammenhang. Und zwar sagt der Prophet auf Arabisch, Man aslafa fal yuslif fi kaylin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Das heißt, wer Salaf, den Salaf Bi'a macht, ja, der darf ihn machen, allerdings in Bezug auf ein bestimmtes Hohlmaß. Was heißt bestimmtes Hohlmaß? Das heißt, die Menge muss bestimmt sein, muss klar sein. Ja? Ich zahle dir 1000 Euro und das, was dann am Ende rauskommt, gibst du mir. Auch von den 100 Hektar, egal was kommt. Das geht nicht. Man muss genau ausmachen, wie viel. Ja? Kommt in diesem Jahr besonders wenig, fühlt sich der Käufer gekränkt. Kommt in diesem Jahr besonders viel, fühlt sich der Bauer gekränkt. Oder nicht? Deswegen, der Islam will Gerechtigkeit. Deswegen ist diese Art Handel, der oft gemacht wird, ich mache das für dich, dann was soll ich dir dafür bezahlen? Irgendeine Leistung, jemand kommt und arbeitet bei dir zu Hause, wie viel kostet das? Er sagt dir, mach dir keine Sorgen, wir werden uns schon einigen irgendwie. Ja? Das ist absolut unislamisch, weil am Ende, in der Regel, einer von beiden wird sich ärgern. Hätte man das von vornherein ausgemacht, wäre die Sache eindeutig und jeder wüsste, was ihm zusteht. Also entweder muss das Hohlmaß ganz klar sein, aber manche Sachen werden auch per Gewicht verkauft, sie hat gesagt, oder ein bestimmtes Hohlmaß und zweitens auf eine bestimmte Frist. Wie gesagt, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 1 Monat, 2 Monate, egal was, muss fest und klar sein. All dies, warum? Weil wir gesagt haben, je mehr, also grundsätzlich gesehen, wenn wir die ganzen Hadithe verinnerlichen, in denen der Prophet a.s. Sachen in Bezug auf Bay'ah-Verträge verboten hat, sehen wir, es gibt so wie ein roter Faden. Ja? Und ein roter Faden lautet, wenn viel Unklarheit ist bei Verträgen, dann sind sie verboten. Und je mehr Klarheit entsteht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie erlaubt sind. Und da sehen wir am deutlichsten, ein Vertrag, der am total verboten worden ist, sind eben Glücksspiele. Ja? Glücksspiele, weil du bezahlst, du weißt nicht, ob du überhaupt was bekommst. Ja? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Bauer, wenn er anpflanzt, die Menge bekommt, die er in den letzten Jahren auch bekommen hat, ist größer, als wenn ich meinen Euro in einen Automaten reinschmeiße und darauf hoffe, dass ich irgendeinen Geschenk bekomme oder irgendeine Sache gewinne, besser gesagt. Ja. Das heißt also, je mehr Unklarheit, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Vertrag eben verboten ist und nicht erlaubt ist. Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sind sich aufgrund der Beweislage über die Gesetzlichkeit des Salam Bay'as einig, rahimahumullah ta'ala. Und die allermeisten von ihnen sind auch der Ansicht, dass dieser Salam Bay' den Grundregeln widerspricht, wie ich vorhin schon eingangs erläutert hatte. Und der Grund dafür ist, dass Hakim ibn Hizam sagte, ich fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, o Gesandter Allahs, manchmal kommt jemand und will etwas kaufen, was ich nicht habe. Ich verkaufe es ihm trotzdem und hiernach kaufe ich es für ihn vom Markt. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, verkaufe nicht, was du nicht besitzt. Okay. Und das ist eine Sache, die häufig leider geschieht. Warum? Weil der Verkäufer hat Angst, dass er nicht verkaufen kann. Und er weiß, er kennt Freunde oder hofft, er kennt Leute, die ihm das dann verkaufen für günstiger. Dann sagen wir, nein, das geht nicht. Du möchtest dem Verkäufer garantieren, dass du ihm auch das geben kannst, dann kauf es zuerst. Wenn du es gekauft hast, danach verkaufst du es weiter und nicht vorher. Okay? Und auch das entspricht der Regel Al-Ghurmu bil-Ghurm. Das heißt, wer den Gewinn haben will, der muss auch das Risiko tragen. In diesem Fall, wer den Gewinn des Kaufs haben will, der muss auch das Risiko tragen, die Ware vorher zu besitzen in seinem Eigentum und dann vielleicht verkauft er, vielleicht verkauft er sie nicht. Das ist das Risiko, das er eingeht. Das möchte natürlich gerade aus dem Weg gehen, aber es geht nicht auf Kosten deines Bruders. Dann musst du mit ihm einen anderen Vertrag ein. Dann musst du ihm sagen, beauftrage mich, dir die Ware zu besorgen für 10 Euro, 20 Euro, 100 Euro und ich mache das für dich. Ja? Dann ist die Sache eindeutig. Aber dann steht dir auch das Geld erst zu, wenn du die Ware auch besorgt hast. Ja? Und nicht schon im Voraus tust du so, als hättest du die Ware bei dir. Was verstehen wir jetzt unter einem Salam-Vertrag? Unter einem Salam-Vertrag verstehen wir demzufolge, dass sofort bezahlt wird und die definierte Dhimma, das ist die Zahlungsverpflichtung, innerhalb einer bestimmten Zeit hin ausgehändigt wird. Okay? Das ist sozusagen jetzt abstrahiert, diese Thematik. Wir haben eine bestimmte ein Thaman, der sofort ausgehändigt wird, aber die Zahlungsverpflichtung die wird auf eine bestimmte Zeit hin ausgehändigt, ja? Oder erfüllt. Die Zahlungsverpflichtung ist, dass man sagt, hier, das sind die 10 Euro und der andere sagt, okay, dafür werde ich dir in so und so vielen Jahren oder Monaten oder Tagen etwas Bestimmtes aushändigen. Wenn sie das ausmachen, dann sind Schulden, Lasten auf den anderen Schulden. Ja? Wir lasten auf ihn eine Zahlungsverpflichtung in Form von Ware, in Form von was weiß ich. Und das nennen wir im Arabischen Dhimma. Ja, und die definierte Dhimma, weil wir haben ja nicht irgendeine Dhimma. Wir sagen ja nicht einfach, ich besorge dir für 10 Euro, oder Entschuldigung, der Bauer sagt, ich besorge dir für 1000 Euro so viel Weizen, wie mein Feld hergeben wird. Dann wäre sie undefiniert, richtig? Aber die definierte Dhimma ist was? Ist etwas, was es noch nicht gibt, aber von der Menge her bereits definiert worden ist. Wie der Prophet sagt, wer den Salaf-Vertrag macht, soll ihn machen, aber in Bezug auf eine ganz bestimmte Kiloanzahl oder Gewicht, hat er gesagt, oder in Bezug auf ein bestimmtes Hohlmaß, zum Beispiel 10 Liter, zum Beispiel 20 Sa', 1000 Mut, je nachdem, was für Hohlmaße man verwendet. Heutzutage bei Bäumen macht man Ster, ja, je nachdem. Ja, die allermeisten Ulama, rahimahullah ta'ala, und unter ihnen auch die vier Imame, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein und ihnen Barmherzigkeit schenken, sind der Ansicht, dass diese Ausnahme des Propheten alaihi salatu wassalam nicht nur in Bezug auf Waren gilt, die per Gewicht oder per Hohlmaß bezahlt werden, sondern auch in Bezug auf Waren, die per Stück verkauft werden. Wäre das klassische Beispiel in der heutigen Zeit? In der heutigen Zeit wäre das der Verkauf von Autos. Du gehst zum Autohändler und sagst ihm, ich möchte ein Auto bestellen mit der Farbe so und so, mit so und so vielen Türen, mit so und so Technik, ja, Automatik, Gangschaltung und so weiter. Du bestellst das und dann sagt er dir, okay, ich kann dir genau dieses Auto liefern, Allerdings erst innerhalb von 3 Monaten kannst du abholen, weil es erst noch hergestellt werden muss. Und das wäre eine typische Form von Seller-Kauf in der heutigen Zeit. Was sind die Bedingungen des Seller-Kaufes? Die möchten wir heute noch, inshallah, tabarak ta'ala, uns näher anschauen. Wir haben insgesamt 7 Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Und die sind natürlich entnommen aus den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist jetzt wichtig, weil wir nochmal gesagt haben, wir haben eine Ausnahmeregel. Wenn ich mich jetzt nicht halte an das vorgegebene Schema aus den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann hätte ich einen Widerspruch. Warum? Weil Grundlage ist, ich darf nichts verkaufen, was ich nicht in meinem Besitz habe. Wenn also der Prophet sallallahu alaihi wasallam das jetzt doch erlaubt in einem bestimmten Fall, dann darf ich das als Ausnahme betrachten, aber ich darf den Fall nicht ausweiten. Ja? Ich darf nicht sagen, zur Stelle, wo jemand sagt, man darf einen Fisch aus dem Meer verkaufen und sagen, ich verkaufe dir für 1000 Euro 10 was weiß ich, wertvolle Fische, die ich dir inshallah innerhalb von einem Monat angeln werde. Und fragt man, was ist der Beweis? Dann sagt er, der Beweis ist der Salaf-Bär. Dann sagen wir, stopp, das geht nicht. Weil der Salaf-Bär wurde nicht in Bezug auf das, erlaubt, den Vertrag oder das Vertragsbeispiel, was du gerade erwähnt hast. Das widerspricht nämlich dem Grundsatz, man darf nichts verkaufen, was man nicht in seiner Hand hat und oder was man nicht in seinem Besitz hat, über das man nicht verfügt. Okay? Insofern hätten wir hier einen, deswegen darfst du dich nicht auf Ausnahmen berufen, das ist der entscheidende Punkt, quasi nicht auf Ausnahmen berufen. Und das ist übrigens ein Fehler, der öfter gemacht wird. Ja. Müsst ihr mal aufpassen beim Argumentieren von Leuten, dass sie Sachen erlauben, wenn du sie fragst, ja, was ist die Grundlage für, dann sagt er, der Hadith so und so, oder die Ayah so und so, aber wenn du schaust, diese Ayah und dieser Hadith ist eine Ausnahme und ist nicht die Regel. Ja, und ich kann nicht mit einer Ausnahme argumentieren, außer in Bezug auf Beispiele, die auch genauso sind wie diese Ausnahme. Okay, wir haben mal 7 Bedingungen. Bedingung Nummer 1, die Definition der Eigenschaften. Das ist klar. Ich muss ganz genau definieren, welche Eigenschaften dieses Produkt haben muss. Also zum Beispiel, ich möchte Gläser herstellen. Ich gehe zum Glaser oder wie der heißt und ich lasse mir 1000 oder 100.000 Gläser herstellen aus Glas und diese Gläser, ich sage ihm, Mensch, einfach mach mir Gläser, die so groß sind, dass man darin trinken kann, aber bitte nicht so groß machen, dass die Leute sagen, es ist zu groß, nicht zu klein machen, dass die Leute sagen, es ist zu klein. Ja, das ist zu ungenau. Heutzutage wird man ihm wahrscheinlich dann nach Maßen eine bestimmte Zeichnung vorlegen, die in diesem Fachbereich üblich ist. Und ihr wisst, in manchen Fachbereichen gibt es Normen bei Maschinen, wie die gezeichnet werden und Häuser, wie Architekten sie aufschreiben oder anfertigen auf Papier. Das hat alles Normen. Und deswegen, der Gelehrte sagt hier allgemeine Richtlinien, aber die Praxis davon wissen die Leute auf dem jeweiligen Sektor selbst. Und das kann natürlich auch gesetzlich verankert werden. Da gibt es Normen in jedem Bereich. Das heißt also, man würde die Eigenschaften definieren. Was das bedeutet, hängt, wie ihr sehen könnt, von jeder Ware ab. Okay? Es gibt Waren, bei denen es sich eindeutig definieren lässt. Wenn ich sage, ich möchte ein Auto bestellen, oder ein bestimmtes Glas bestellen, 100.000 Stück, da kann sich da vorstellen, dass man dafür eine Form gießt und dann daraus dann hier dementsprechend Figuren macht oder für immer. Die zweite Eigenschaft, es kann natürlich sein, dass bestimmte Eigenschaften, bestimmte Formen nicht genau definiert werden kann. Wie zum Beispiel Datteln. Wenn einer sagt, ich möchte Datteln kaufen, ich möchte gerne 100 Sa' Datteln kaufen, dann ist es vielleicht möglich zu sagen, ich möchte bestimmte Sorte von Datteln haben. Ja, zum Beispiel die Ajwa-Datteln. Wir wollen Ajwa-Datteln aus Medina haben. Das wäre möglich. Dann ist es möglich, vielleicht das Reifestadium zu nennen. Aber jetzt die Größe der Datteln mitzudefinieren, wird wahrscheinlich problematisch, weil es die größere gibt und kleinere gibt und so weiter. Das ist auch nicht verlangt. Gemeint ist, in jedem Bereich soll die Eigenschaft so klar definiert werden, dass es hinterher nicht zum Streit kommt und dass hinterher niemand sagt, ich wollte es eigentlich anders haben, als ich es bekommen habe. Ja. Und vielleicht ist es bei anderen Waren, wie zum Beispiel, gerade bei den Waren, die per Hohlmaß gemessen werden. Warum werden viele Waren per Hohlmaß gemessen? Wie Zucker. Ja? Warum? Weil die Zuckerkristalle völlig wurscht sind, ob sie groß oder klein sind. Oder Salz. Ja? Oder Pfeffer oder was weiß ich. Das heißt, es gibt Dinge, da ist die Größe vollkommen egal. Sondern da geht es um das Volumen. Wenn es ums Volumen geht, dann benutzt man eben diese Volumenmaße, die sogenannten Hohlmaße. Wie gesagt, also das, da können wir lange darüber reden, da geht es einfach um die, bei bestimmten Tieren kann es sein, dass es um das Alter geht, oder es kann sein, dass es um das Gewicht geht und so weiter und so fort. Bei Kleidern kann es sein, dass man den Stoff genau vorgeben muss, das ist klar, aber vielleicht auch warum muss man die Größe des Stoffes, vielleicht muss man die Dicke des Stoffes, vielleicht muss man das Herkunftsland des Stoffes und so weiter und so fort. Je nachdem, was in der jeweiligen Gesellschaft oder im jeweiligen Fachbereich wichtig und interessant. Jemand sagt bei Tieren, ich hätte gerne, ich kaufe von dir 100 Kamele innerhalb von einem Jahr. Das heißt, wenn die Kamele geboren worden sind, dann hätte ich gerne. Stell dir mal vor, jemand würde sowas sagen. Dann ist die Frage, was für Kamele meint er denn? Meint er Einhöckrige, das sind die arabischen Kamele oder beduinischen Kamele, oder meint er die Zweihöckrigen, Al-Buchtiya, ja, das sind die Zweihöckrigen Kamele. Ja. Das eine sind die Dromedare, andere sind die Tollpatsche oder so. Auf jeden Fall, so ähnlich heißen. Auf jeden Fall, es gibt verschiedene Arten. Oder zum Beispiel, jemand sagt, ich möchte einfach nur vom, 100 Vierfüßler unter dem Vieh haben. Ich glaube, Vierfüßler vom Vieh können sein Schafe, können sein Kamele, können sein Kühe, können sein Ziegen, können sein männlich, kann sein weiblich. Die weiblichen sind immer wertvoller. Ja, das Frage ist eben, was meint er genau damit? All diese Angelegenheiten, liebe Geschwister, müssen klar definiert werden. طيب, wenn jemand sagt, ich möchte 100 Ajwa-Datteln haben, allerdings von der besten Sorte, dann ist es auch nicht ausreichend, weil die beste Sorte kann auch schlecht sein, ja, kann auch unzufriedenstellend sein, die er gerade da hat. Aber was ist, wenn er eine bestimmte Sorte verlangt hat, und man hat ihm etwas Besseres gegeben, als er eigentlich verlangt hat. Ja. Bestimmte, zum Beispiel Tiere, sind wertvoller, wenn sie älter sind, und andere sind wertvoller, wenn sie jung sind. Angenommen, er hat 100 Kamele bestellt und er wollte 100 männliche haben. Und der Bauer sagt ihm dann, hör mal zu, ich habe nur 100 weibliche. Das ist viel wertvoller. Aber und der Käufer sagt jetzt, ich wollte aber keine weibliche, ich will männliche haben. Aber was er angeboten hat, sind bessere als die Männer. Dann sagen die Gelehrten, solange es für den Käufer kein Schaden ist, muss er sie akzeptieren und annehmen. Muss er das Bessere annehmen. Ansonsten, wenn es einen begründeten Schaden gibt für ihn, okay, dann muss er das nicht annehmen und kann den Kaufvertrag auflösen. Aber das ist von Fall zu Fall zu unterscheiden. Dafür gibt es ja auch Gerichte. Dritte Bedingung ist die genaue Mengenangabe, die der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat, alaihi wasallam. Da ist auch was Interessantes, haben die Gelehrten auch darüber gesprochen. Stell dir mal vor, jemand sagt in einer Stadt, wie es bei uns hier, jemand sagt, ich kaufe 10 Schafe für 1000 und erwähnt die Einheiten nicht. Ja, dann in der Regel würden wir davon ausgehen, dass damit Euro gemeint ist, richtig? Ja. Wenn er nachher sagt, nee, ich habe was anderes gemeint, ist es problematisch. Aber also sicherlich, dass, ob wir ihm dann Recht geben, ist sicherlich fragwürdig. Ja. So, man würde eher aber wenn es zum Streitfall käme und in einer bestimmten Gegend sind mehrere Währungen üblich und der eine hat das eine verstanden, der andere das andere verstanden, dann wird eben der Vertrag für ungültig erklärt und dann wird niemand Unrecht getan. Jeder erhält das zurück, was er gegeben hat. Ja, was ist, wenn jemand einen Betrag nennt für unterschiedliche Waren? Jemand sagt, ich bestelle 3 Autos für 100.000 Euro. Das erste Auto ist ein Auto der Klasse A, das andere ist ein Auto der Klasse B, das dritte ist ein Auto der Klasse C. Da sagen wir, diese Art von Vertrag ist nur dann gültig, wenn klar ist, wie viel wert jedes einzelne Auto ist. Da wird man im Falle eines Falles einen Teil davon für gültig und den anderen für ungültig erklären kann. Ansonsten müssen wir den gesamten Vertrag für ungültig erklären, weil jeder sicherlich den Wert der Autos unterschiedlich einschätzen wird. Vierte Bedingung, die Vertragslaufzeit muss festgelegt werden, wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam, ila ajalin ma'lum, bis zu einer bestimmten Zeit. Fünftens, es muss eine hohe Wahrscheinlichkeit geben, dass die Ware auch lieferbar sein wird. Also wenn ich jemandem sage, ich verkaufe dir Erdbeeren, für 1.000 Euro bekommst du so und so viel Kilo und ich werde es dir inshallah im Dezember aushändigen. Jeder von uns weiß, dass das keine Erdbeerzeit ist. Insofern ist das ein ungültiger Vertrag, weil die Wahrscheinlichkeit ist, in dieser Phase aushändigen zu können, gleich null ist. Dann, was ist denn, wenn die vereinbarte Ware dann nicht ausgehändigt werden kann, dann sagen wir, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kann gar nichts davon ausgehändigt werden, dann müssen wir das erwähnen, was wir vorher gesagt haben. Wir haben von den Naturgewalten gesprochen oder von Menschengewalt gesprochen, haben darüber unsere Pfandunterscheidung gemacht. Und die zweite Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Teil der Ware ausgehändigt werden kann. Und wenn ein Teil davon ausgehändigt werden kann, dann gilt der Vertrag, wenn möglich, für diesen Teil und für den anderen Teil wäre dann der Vertrag ungültig. Sechstens, der Betrag muss vollständig am Vertragende ausgehändigt und der Betrag muss vollständig und sofort ausgehändigt werden. Denn der Bärvertrag, haben wir gesagt, oder besser gesagt, der Salaf-Vertrag war ja das, der eine bezahlt und der andere später aushändigt die Ware. Das heißt also, Bedingung des Seller-Vertrages ist, dass er den Betrag sofort und vollständig aushändigt. Ansonsten, wenn beide sagen, ich zahle erst später, dann wäre das eine Form von verbotenem, ungültigen Bär. Ja, und die siebte und letzte Bedingung ist, dass der Salam sich beziehen muss auf eine Zimma. Ja, das versteht sich schon aus dem Vertrag selbst, das geht hier um Zahlungsverpflichtungen, weil wenn er sagt, ich verkaufe dir, ich mache jetzt zwei Beispiele, ein richtiges und ein falsches. Ja? Das Richtige ist, ich als Bauer verkaufe dir 100 Kilogramm Kartoffeln, und händige sie dir aus zur Erntezeit in 3 Monaten. Der andere, das wäre ein Salaf-Verkauf. Ja. Die zweite Form wäre, ich verkaufe dir 100 Kilogramm Kartoffeln, händige sie dir erst in 3 Monaten aus, aber die sind schon da bei mir im Keller. Die sind schon da. Wenn die schon da sind, dann bezieht sich der Verkauf nicht mehr auf etwas in der Dimmer, sondern besitzt sich auf etwas, was schon da ist. Und wenn etwas, was schon da ist, dann haben wir keinen Salaf-Bär mehr, sondern haben wir in Anführungsstrichen einen normalen Bär. Okay? Und der Unterschied liegt in der Verantwortung, denn wenn es schon da ist, und der Käufer hat die Möglichkeit, die Ware zu holen, ist es seine Verantwortung. Aber wenn die Ware noch nicht da ist, dann liegt es in der Verantwortung des Verkäufers, des Bauern in diesem Fall, bis die Ware ausgehändigt werden kann. Wallahu a'lam. Ja, muss man Verträge eigentlich unterschreiben? Die Antwort lautet, man braucht Verträge nicht unterschreiben. Verträge gelten, auch wenn sie mündlich vereinbart werden. Und nur wenn man es zusätzlich schriftlich festhält und dadurch seine Rechte eher sichert, gerade in Zeiten, in denen die Menschen unehrlich sind oder es einfach aufgrund der Vielfalt der Eigenschaften sinnvoller ist, es aufzuschreiben, dann ist es sicherlich eine gute Angelegenheit. Es gibt Verträge bei uns im Islam, die nennen wir Istithaq. Verträge, Istithaq kommt vom Wort Thiqa, Thiqa heißt Vertrauen. Istithaq gemeint ist eine Art Vertrag, um das Vertrauen des anderen zu gewinnen. Und dazu gehören die Pfandverträge, die Rachenverträge, über die wir noch sprechen werden, bi'idhnillahi azza wa jal. Auch unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat, um einen Juden zu versichern, dass er auch das bezahlen wird, ihm ein Pfand hinterlassen. Wisst ihr, dass er alaihi wa sallam sogar gestorben ist, während dieser Pfand, so ein Panzerhemd war das, sich noch bei dem Juden als Pfand befand. Ja, die Frage, wenn wir einen Salam Bay' gemacht haben, wo muss dann die Ware ausgehändigt werden? Das könnte auch ein wichtiges Thema sein, denn der Vertrag wird in einem Land geschlossen, aber die Ware befindet sich in einem anderen Land. Wenn sie natürlich beide das, wenn sich beides in der gleichen Stelle befindet, der Vertrag wird dort gemacht, wo auch die Ware sich befindet, dann ist natürlich unproblematisch. Aber maßgeblich ist der Ort, an dem der Vertrag ausgehandelt worden ist. Das heißt, wenn nichts weiteres vereinbart wird, dann dort, wo man den Vertrag ausgemacht hat, findet die Übergabe statt. Ja. Und ihr seht schon, dass gerade in der heutigen Zeit uns das auch nicht mehr immer weiterhilft, weil Verträge auch per Telefon abgeschlossen werden können. Und wenn ein Vertrag per Telefon abgeschlossen wird, befindet sich der eine im einen Land und der andere im anderen. Ja, und deswegen braucht man hierfür Gesetze, die solche Lücken schließen und hier Klarheit schaffen. Ansonsten gibt es ja auch immer sinnvollerweise in verschiedenen Bereichen Standardverträge. Der Sinn der Standardverträge ist, dass dort alles drinsteht, was man üblicherweise braucht, damit man nichts vergisst. Und so kann man die Paragraphen rausstreichen, die man nicht braucht, aber dann stehen eben solche Sachen auch drin, wo eben die Ware hingetransportiert werden muss und ob sie überhaupt transportiert werden muss, damit man eben nichts von diesen Angelegenheiten vergisst. Und auch ein Muslim hat dann so normalerweise solch einen Vertrag vorgefertigt, damit er eben gemäß seiner Religion solche Verträge, genauso wie man das auch macht bei Eheverträgen in manchen Moscheen, sie haben die Verträge schon vorformuliert, wo dann drin steht, erster Zeuge, zweiter Zeuge, Vormund der Frau, Name des Ehemannes, Name des zukünftigen Ehemanns, Name des zukünftigen Ehefrau, all diese Sachen, damit man nicht davon irgendwas vergisst. Weil spätestens, wenn man einen Vertrag aufsetzt, sagt man, oh, da fehlt doch irgendjemand. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, al-Muslimuna ala shurutihim. Das heißt, die Muslime haben sich an die eingegangenen Bedingungen zu halten. Deswegen das Beste ist immer, wenn man Sachen schriftlich festhält, damit es eindeutig ist. Die vorletzte Sache, was ist, wenn man eine Ware vor dem Qabd verkauft? Das ist jetzt hier realistisch. Warum? Wir haben ja gelernt, Qabd ist die Entgegennahme der Ware. Und die hat man ja noch lange nicht entgegengenommen, denn ich vereinbare mit einem Bauern einen Salaf Bay' und bekomme die Ware erst zur Erntezeit. Und der Prophet a.s. sagte, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidah. Wer Nahrung gekauft hat, soll sie erst weiterverkaufen, wenn er sie genommen hat. Und das passt ja jetzt hier wunderbar. Und Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ. Ich denke, mit allem anderen verhält es sich genauso. Ja? Das heißt also, er war der Meinung, dass man Sachen erst verkaufen darf, nicht nur, wenn man sie den Vertrag eingegangen ist, sondern auch, wenn man die erst entgegengenommen hat, die Ware. Also sprich, ich kaufe ein Auto, bestelle das Auto, finde einen Tag später, einen Monat später, noch bevor ich das Auto bekommen habe, einen Käufer, der es mir für noch mehr Geld abkaufen würde, sagen wir Stopp, nimm die Ware erst einmal entgegen und wenn du sie entgegengenommen hast, danach verkaufst du sie, vorher verkaufst du sie noch nicht. Und der Grund dafür ist einfach die Sache mit der Garantie, mit der Bürgschaft. Wer bürgt nämlich vor der Aushändigung? Der Verkäufer. Und wenn du jetzt verkaufst und du kannst, in diesem Fall nicht bürgen, weil du es auch gar nicht in deiner Hand hast. Ja. Und derjenige, der bürgt, hat auch dann das Recht darauf, daran zu verdienen. Derjenige, der dafür garantiert, der hat auch das Recht daran zu verdienen. Das ist, wie gesagt, der Grund, dass man erstmal das entgegnet. Und jetzt beim Salaf-Bay'a ist es ja genau so, dass ich die Ware erst zur Erntezeit bekomme. Deswegen habe ich noch nicht das Recht, sie weiter zu verkaufen. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Ja, es gibt einen sogenannten Hawala-Vertrag, über den wir noch später reden werden. Der ist auch noch nicht möglich, weil Hawala-Verträge sich nur beziehen können auf Thaman oder Muthman, dass man auch in seinem Besitz hat, ja, aber dass man verfügt. Was ist, werden wir noch sehen. Da geht es darum, dass man andere hinsichtlich seiner Schulden verweist auf den Besitz, den man bei anderen Leuten hat. Ja. Darüber reden wir noch, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Die letzte Angelegenheit ist in diesem Zusammenhang mit den Bay'a-Verträgen die sogenannte Iqala. Die Iqala ist die Vertragsauflösung. Die Iqala, die Vertragsauflösung eines Salam-Verkaufes, ist nur dann erlaubt, wenn beide Handelspartner damit einverstanden sind. Und das ist die Grundregel bei Lazim-Verträgen, die beidseitig sind. Was sind beidseitige Lazim-Verträge? Das sind beidseitig verbindliche Verträge. Ja, es gibt Verträge, die beidseitig verbindlich sind. Wie zum Beispiel ein Bay'a-Vertrag. Ja, keiner kann aus dem Vertrag aussteigen, es sei denn, der andere stimmt zu. Ja, dann gibt es Verträge, die beidseitig unverbindlich sind. Und es gibt Verträge, die einseitig verbindlich sind und der andere eben dementsprechend nicht dazu verpflichtet ist, den Vertrag zu erfüllen. Okay? Diese drei logischen, ja, für alles gibt es natürlich Beispiele. Der Salam-Vertrag ist ein Bay'a-Vertrag und Bay'a-Verträge sind grundsätzlich beidseitig verbindlich. Und so hier kommen wir am Ende zu diesem Salam Bay'as. Und beim nächsten Mal werden wir uns inshallah tabarak wa ta'ala Qard-Verträge anschauen. Qard-Verträge sind Darlehensverträge. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, dass Allah azza wa jalla uns die Kraft gibt und die Gesundheit gibt, unsere Religion detailliert zu lernen, auf dass wir, wenn wir Verträge eingehen, sie so eingehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala damit zufrieden ist. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam. Wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.